Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche der Angehörigen der Gemeinde, sie zu verderben. Er ließ aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Da er aber sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und ließ auch Petrus greifen, es war aber in den Tagen des Ungesäuerten. Er ließ ihn festnehmen und ins Gefängnis werfen und übertrug seine Bewachung an 4 Abteilungen von Soldaten, zu je 4 Mann, in der Absicht, nach dem Passa in dem Volke vorzuführen. So wurde also Petrus im Gefängnisse bewacht, von der Gemeinde aber wurde ohne Unterlass für ihn zu Gott gebetet. Als aber Herodes im Begriffe war, ihn vorführen zu lassen, da schlief Petrus in der Nacht vorher zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und vor der Türe bewachten Posten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn erschien, und Licht strahlte in dem Gemach, er stieß aber den Petrus in die Seite, weckte ihn, und sprach: Stehe sogleich auf. Und die Fesseln fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich, und unterbinde dir die Sandalen, er sät aber also. Und er sagt zu ihm: Wirf deinen Mantel um, und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und fasste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, es deuchte ihn vielmehr, er sehe ein Gesicht. Sie gingen aber durch den ersten und den zweiten Posten und kamen zu dem eisernen Tore, das in die Stadt führt, dieses öffnete sich ihnen von selbst, und sie gingen hinaus und eine Gasse weit vor, und plötzlich verließ ihn der Engel. Und da nun Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Jetzt weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesendet und mich befreit hat aus der Hand des Herodes und der ganzen Erwartung des Volkes der Juden. Und nachdem er sich zurechtbefunden, ging er zum Hause der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo sie in zahlreicher Versammlung im Gebet begriffen waren. Als er aber an das Pförtchen des Tores klopfte, ging eine Magd namens Rode hin, um zu hören, und da sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor lauter Freude das Tor nicht, sondern lief hinein und meldete: Petrus stehe vor dem Tor. Die sagten aber zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber beharrte darauf, es sei so. Die aber sagten: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen, da sie aber öffneten, sahen sie ihn und erstaunten. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt, und sprach: Meldet dies dem Jakobus und den Brüdern, und ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Da aber der Tag anbrach, wurden die Soldaten nicht wenig bestürzt darüber, was wohl aus Petrus geworden sei. Herodes aber, da er nach ihm fragen ließ und ihn nicht fand, verhörte die Wachen und ließ sie abführen, und ging von Jude nach Caesarea und hielt sich da auf. Er hatte aber einen Groll auf die Tyrie und Sidonier. Sie vereinigten sich aber zu einer Gesandtschaft bei ihm und gewannen den Oberkämmerer des Königs, Blastus, und baten um Frieden, weil ihr Land mit der Nahrung von dem des Königs abhing. Am festgesetzten Tage aber legte Herodes den Königsmantel an, setzte sich auf den Thron und hielt eine öffentliche Ansprache an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Ein Gott spricht und nicht ein Mensch. Alsbald schlug ihn ein Engel des Herrn, dafür, dass er Gott nicht die Ehre gab, und er ward zum Würmerfraß und verschied. Das Wort des Herrn aber nahm zu und breitete sich aus. Barnabas aber und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie den Dienst ausgeführt, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich,